1. Den Dieser Melchizedek, der König von Salem und Priester des Höchsten Gottes, begegnet Abraham, als Dieser von seinem Sieg über die Könige zurückkehrt, und segnet ihn. 2. Abraham gab ihm auch den Zenten von allem. Sein Name bedeutet Zunachs der König der Gerechtigkeit und Dan, als König von Salem, König des Friedens. 3. Er hat Wedervatten noch Mutter, keinen Stammbaum, keinen Anfang der Tage und kein End des Lebens. Da er dem Sohn Gottes Arnold, bleibt er Priester für immer. 4. Bedenkt also, why bedeuten dieser Mann war, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zenten von der Butte gab. 5. Die Son Levi's, die das Priestertum erhalten, haben gemis dem Gesetz den Auftrag, vom Volk, also von ihren eigenen Brüdern, den Zenten zu erheben, obwohl dies ebenfalls von Abraham abstammen. 6. Melchizedek Jedoch, dessen Stammbaum nicht von ihnen abstammt, empfing den Zenten von Abraham und segnet den, der die gottlichen Verheißungen erhalten hat. 7. Es ist Jedoch unbestreitbar, dass der Rangniedrigere vom Ranghoheren gesegnet wird. 8. Im Levitischen Priestertum empfangen sterblich Menschen den Zenten, dort Jedoch, bei Melchizedek, empfangt in einer, von dem besucht wird, das lebt. 9. Man konnte sogar sagen, das Levi, der später den Zenten empfangen sollte, durch Abraham ebenfalls den Zenten und Melchizedek gab. 10. Den war noch im Leib seines Vorfahren Abraham, als dieser Melchizedek begegnet. 11. Wenn nun durch das Levitisch Priestertum Vollkommenheit hat erregt werden können, denn das Gesetz für das Volk basiert je darauf, warum war es dann noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchizedeks eingesetzt und nicht nach der Ordnung Aarons benannt wird. 12. Denn mit einem Wechsel des Priestertums muss notwendigerweise auch ein Änderung des Gesetzes erfolgen. 13. Dergenig namlich, von dem hier die Rede ist, gehort einem anderen Stamm und ausdem niemandem alter diente. 14. Denn es ist offensichtlich, dass unser Herr ausdem Stamm Judah stammt, über den Mose nichts bezüglich des Priestertums gesagt hat. 15. Dies wird noch deutlicher, wenn ein anderer Priester erscheint, der dem Melchizedek gleicht. 16. Dessen Priestertum nicht auf einem fleischlichen Gebot beruht, sondern auf der Kraft eines unvergänglichen Lebens. 17. Denn es wird von ihm besucht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchizedeks. 18. Denn ein frühes Gebot wird wegen seiner Schwach und Nutzlosigkeit aufgehoben. 19. Da das Gesetz nicht zur Vollkommenheit führen konnte, und stattdessen ein bessere Hoffnung eingeführt wird, durch die wir uns Gott nahen können. 20. Und insofern Priester wird, nicht one einen Eid, den Jean Worden one Eid Priester. 21. Aber mit einem Eid durch den, der zu im Sprach, der Herr hat geschworen und wird es nicht beruhen, du bist Priester in Ewigkeit. 22. In gleichem Maß ist Jesus auch zum Bürgen eins besseren Bunds geworden. 23. Zudem gab es dort viel Priester, weil der Tod sie daran hindert, dauerhaft im Amt zu bleiben. 24. Aber, weil ewig bleibt, besitzt ein Priestertum, das unübertragbar ist. 25. Deshalb kann auch diegenigen, die durch ihn zu Gott kommen, vollständig retten, weil immerfort lebt, für sie einzutreten. 26. Ein solcher hoher Priester war für uns angemessen, heilig, unschuldig, Michaelos, von Sünden abgesondert und über die Himmel erhöht. 27. Hat es nicht nötig, why die anderen hohen Priester taglich zuerst für sein eigenen Sünden Opfer dazu bringen und danach für die des Volks, denn dies hat ein für allmal getan, in dem sich selbst als Opfer darbracht. 28. Denn das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die mit Schwachheit behaftet sind, das Wort des Eids Jedoch, das nach dem Gesetz kam, setzt einen auf ewig vollkommenen Sohn ein.